Erster danach suchte Jesus 70 andere Männer aus. Er schickte sie zu zweit in jede Stadt. Jesus wollte selbst auch in diese Städte gehen. Zweiter Jesus sagte, es gibt viel zu tun, aber nur wenige Arbeiter. Bittet Gott, dass er mehr Arbeiter schickt, die helfen. Dritter Jesus sagte, geht. Ich schicke euch wie kleine Schafe zu den Wölfen. Vierter Jesus sagte, nehmt keine Tasche mit. Nehmt keine Schuhe mit. Grüßt unterwegs niemanden. Fünfter Jesus sagte, wenn ihr in ein Haus geht, sagt, Friede sei mit diesem Haus. Sechster, wenn dort jemand ist, der Frieden will, dann bleibt euer Friede bei ihm. Wenn nicht, dann kommt der Friede zu euch zurück. Siebter, bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was sie euch geben. Denn ein Arbeiter bekommt seinen Lohn. Geht nicht von einem Haus zum anderen. Achter, wenn ihr in eine Stadt kommt und die Leute euch aufnehmen, dann esst, was sie euch geben. Neunter, heilt die Kranken in der Stadt. Sagt ihnen, Gottes Reich ist nah. Zehnter, wenn ihr in eine Stadt kommt und die Leute euch nicht aufnehmen, dann geht auf die Straße und sagt, elf. Sogar den Staub von eurer Stadt schütteln wir von unseren Füßen. Aber denkt daran, Gottes Reich ist nah. Zwölfter, ich sage euch, für die Stadt Sodom wird es am Tag des Gerichts besser sein als für diese Stadt. Dreizehnter, weh euch, Chorazin. Weh euch, Bethsaida. Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Tyrus und Sidon geschehen wären, hätten die Menschen dort ihre Sünden bereut. 14. Aber für Tyrus und Sidon wird es beim Gericht besser sein als für euch. 15. Und du, Kapernaum. Du denkst, du kommst in den Himmel? Nein, du wirst in die Hölle gestoßen. 16. Wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer mich ablehnt, lehnt den ab, der mich geschickt hat. 17. Die 70 Helfer kamen fröhlich zurück. Sie sagten, Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir deinen Namen nennen. 18. Jesus sagte, ich habe gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. 19. Ich habe euch Macht gegeben. Ihr könnt auf Schlangen und Skorpione treten. Nichts kann euch schaden. 20. Aber freut euch nicht nur darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. 21. In diesem Moment freute sich Jesus sehr. Der Heilige Geist war bei ihm. Jesus sagte, Vater, du bist der Herr vom Himmel und der Erde. Ich danke dir, dass du das den klugen Leuten verborgen hast. Aber du hast es den einfachen Leuten gezeigt. Ja, Vater, das ist dein Wille. 22. Jesus wandte sich an seine Freunde und sagte, mein Vater hat mir alles gegeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der Sohn kann ihn jedem zeigen, dem er will. 23. Jesus wandte sich an seine Freunde und sagte, ihr seid glücklich, denn ihr seht, was viele nicht sehen. 24. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr hört. Aber sie haben es nicht gehört. 25. Ein Mann, der das Gesetz kannte, wollte Jesus prüfen. Er fragte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? 26. Jesus fragte ihn, was steht im Gesetz? Was liest du dort? 27. Der Mann antwortete, du sollst Gott lieben. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen. Liebe ihn mit deiner ganzen Seele. Liebe ihn mit all deiner Kraft. Liebe auch deinen Nächsten wie dich selbst. 28. Jesus sagte, das ist richtig. Tu das, und du wirst leben. 29. Der Mann wollte zeigen, dass er gut ist. Er fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? 30. Jesus antwortete, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Räuber überfielen ihn. Sie nahmen ihm die Kleider weg. Sie schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. 31. Ein Priester kam vorbei. Er sah den Mann und ging weiter. 32. Auch ein Helfer kam vorbei. Er sah den Mann und ging weiter. 33. Aber ein Samariter kam vorbei. Er sah den Mann und hatte Mitleid. 34. Er ging zu ihm. Er verband seine Wunden. Er goss Öl und Wein darauf. Er setzte ihn auf sein Tier. Er brachte ihn in ein Gasthaus und kümmerte sich um ihn. 35. Am nächsten Tag gab er dem Wirt Geld. Er sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du mehr Geld brauchst, gebe ich es dir, wenn ich zurückkomme. 36. Jesus fragte, wer von diesen drei Männern war der Nächste für den Mann, der überfallen wurde? 37. Der Mann antwortete, der Mann, der ihm geholfen hat. Jesus sagte, geh und tu das Gleiche. 38. Jesus ging in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. 39. Martha hatte eine Schwester namens Maria. Maria setzte sich zu Jesus und hörte ihm zu. 40. Martha hatte viel Arbeit. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir nicht hilft? Sag ihr, sie soll mir helfen. 41. Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir zu viele Sorgen. 42. Nur eines ist wichtig. Maria hat das Richtige gewählt. Das soll ihr niemand wegnehmen.